und so. Wenn Sie das nicht haben und nur nach Telefongebühren bezahlen und nur nach Anfall, immer dann, wenn ein Kunde anruft, wird bezahlt beim Büroservice und nicht, muss ein ganzes Büro unterhalten, haben Sie natürlich große Vorteile. Und Sie haben den ganzen Riesenapparat der großen Firmen nicht am Hals, von dem wir wissen, dass es hemmt, dass natürlich so ein Großunternehmen sich nur langsam bewegt. Und jetzt kommt, Sie haben entscheidende Vorteile auf Ihrer Seite, nämlich Sie sind von Anfang an professionell, und das, obwohl Sie auf vielen Gebieten gar keine Ahnung haben, aber Sie sind von Anfang an professionell, nicht weil Sie professionell sind, sondern weil Ihre Komponente professionell ist. Und diese, Sie sollten auch professionelle Komponenten sich holen und nicht irgendwelche Freunde und Bekannten. Und Sie sind von Anfang an hocheffizient, nicht weil Sie effizient sind, Sie sind ja ein ganz kleiner Laden, sondern weil Sie mit einem effizienten Partner zusammen sind, der eine Größenordnung hat, in die Sie erst allmählich hineinwachsen müssten, um überhaupt Gewinne zu machen. Viele kleine Gründer haben ja am Anfang eine Economies of Scale, sagen die Ökonomen, die eben noch nicht überschussfähig ist, sondern sie müssen erst allmählich in eine Größenordnung hineinwachsen, um überhaupt den Break-Even, den Punkt, von dem ab sie Überschüsse machen, zu erreichen. Das haben sie nicht, sondern ihre Komponente ist längst effizient. Und sie sind virtuell, das heißt, sie sind sehr beweglich und sie sind eigentlich von Anfang an global, wenn sie sich mit einer Website international vernetzen, haben Sie etwas, wofür früher Unternehmer Generationen brauchten. Die Buddenbrooks, bis die international wurden, vergingen ja Generationen. Das geht heute alles blitzschnell und das sollten Sie auch als kleiner Gründer verwenden. Und dann sieht man, Sie sind eigentlich aus der Situation des kleinen, benachteiligten, Schwachen, kommen Sie in eine fantastische Position. So. Das war mal jetzt ein Kurzüberblick über die BWL, damit Sie den Kopf frei haben für das, worum es wirklich geht und sagen, aha, die BWL und diese Fragen, die löse ich mit Komponenten oder durch Arbeitsteilung für Leute, die das können. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Ich wollte nur, dass Sie den Kopf frei haben, sonst sagt einer immer, ja wunderschöne Ideen, aber die Ideen auf die Buchhaltung kommt zu haben und die kann ich nicht, damit wir das so vorher weg haben. So, ich glaube, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte in einer Situation stehen, dass der Normalmensch, vielleicht nicht jeder, aber fast jeder, wirklich das Potenzial hat, selber ein Unternehmen zu gründen. Egal welcher Couleur. Ein Business, normales Business oder ein Social Business oder Cultural Entrepreneurship oder Ecological Entrepreneurship oder was immer oder medizinisches Entrepreneurship. Warum? Weil wir heute ohne Kapital oder fast ohne Kapital gründen können. Früher war Kapital der Engpass. Diese Gesellschaftsform heißt ja nicht umsonst Kapitalismus, weil die Kapitalanforderungen extraordinär waren. Gegenüber der Arbeit, die drinsteckt, gegenüber dem Boden, der drinsteckt, auch gegenüber dem Wissen, was drinsteckt. Früher Stahlfabrik brauchte man ein Patent und brauchte sehr viel Kapital und auch sehr viel Management, Vertrieb, ist heute anders. Also ich glaube, die Chance, unternehmerisch zu wirken, ist nicht nur gesellschaftlich notwendig, sondern es ist auch eine Chance für Sie. Sein eigenes Unternehmen zu haben, wenn es funktioniert, wenn es funktioniert, nicht der kleine, überarbeitete, überlastete Selbstständige, sondern ein Unternehmen zu haben, gleich welcher Art, ist eine tolle Sache. Und ich erlebe das bei unseren Gründern, dass die sich persönlich sehr positiv entwickeln, dass sie stolz auf ihre Sache sind, dass sie auch was Gutes damit bewirken. Und ich sage immer, die sehen auch besser aus. Die sehen im Laufe der Zeit besser aus. Irgendwie der Erfolg und auch die Beschäftigung mit dem eigenen Ideenkind, das ist ja ein Ideenkind, das man in die Welt setzt, hat sehr positive Auswirkungen. Wenn Sie mich fragen würden, welche Methode für Persönlichkeitsentwicklung, würde ich immer sagen Entrepreneurship. Innovative Entrepreneurship. Nicht Psychoanalyse und Urschrei und solche Sachen, sondern Entrepreneurship. Ihr eigenes Ideenkind, das prägt Sie. Und das bewirkt Positives bei Ihnen. Jetzt kommen wir zu den Ideengeschichten. Zunächst mal diese Gründungen aus Ideen im Gegensatz zu Patenten, Forschungsergebnissen, viel Kapital, Marketingideen, also die Ideen aus neuen Konzepten sind gar nicht so gering. In der normalen Ökonomie würde ich sagen, Google, Twitter, Facebook, das sind so die ganz großen, auch Duttweiler, auch Henry Ford, das war nicht so sehr Technologie, der hat halt gebastelt, der hat kombiniert, der hat vorhandene Technologien kombiniert, bis er seine Kutsche da zum Laufen brachte. Aber auch in unserem Bereich Social Entrepreneurship sehen Sie eine ganze Reihe von Sachen, die in der Hauptsache Konzepte sind und nicht so sehr Kapital oder Management. Management auch, sicher, das sind ja inzwischen hier große Apparate, die wir hier haben. WWF kenne ich ein bisschen, weil wir ein Projekt mit Ihnen haben. Das sind große Apparate, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass die ursprünglichen Ideen doch noch irgendwo da eine tragende Rolle spielen. Also wir sind gar nicht so allein, wenn wir sagen, das Konzept Kreative muss in den Mittelpunkt. Wir haben schöne Beispiele. Ich erzähle jetzt ein bisschen aus meinen Erfahrungen. Jeder hat eine andere Idee. Ich habe ein paar Erfahrungen. Ich würde vielleicht die so zur Diskussion stellen und Sie können vielleicht nachher auch noch die eine oder andere Idee gerne dazufügen. Eine Erfahrung, die ich immer mache, am Anfang ist es so ein Einfall. Die erste ganz große Gefahr ist, dass Sie sich in diesen Einfall verlieben oder als Normal-Entrepreneur glauben, der sei genial, der wird ja sofort geklaut, dann reden Sie mit niemandem darüber und das ist ein sicheres Mittel, dass Sie versacken. Weil Sie aufhören, an Ihrem Konzept zu arbeiten, stattdessen so wie eine Glucke auf Ihrem Nest hocken, kaum sich noch etwas bewegt, die Zeit vergeht und Sie haben sich sozusagen selber mehr oder weniger ins Abseits gestellt. Sie müssen kommunizieren, Sie müssen sich austauschen mit anderen. Wird Ihre Idee geklaut? Im Social Entrepreneurship sowieso nicht so schnell, auch im Business Entrepreneurship selten, jedenfalls nicht von denen, die selber ein Ideenkind vor Augen haben und an diesem Entwurf arbeiten. Die klauen nicht ihr, die wollen ihr eigenes Kind zur Welt bringen und nicht ihres so im Halbstadium wegnehmen. Das heißt, Sie sind gut beraten, wenn Sie mit vielen Ideen, wenn Sie Einfälle sammeln, wenn Sie gleichzeitig an mehreren Ideen arbeiten. Das verschafft Ihnen auch einen Blick, ein bisschen von außen auf die Idee zu gucken und nicht immer so total fixiert sind. Das wissen Sie auch wenn Sie mit Ihrem Auge einen Punkt fixieren, sehen Sie das nebendran nicht und Sie sehen irgendwann den Punkt auch nicht mehr so genau. Wenn Sie nach nebendran gucken, erkennen Sie den Punkt wieder genauer. So ist es da auch. Also arbeiten Sie an mehreren Ideen und gucken Sie, welche Idee sich besonders gut entwickelt und wählen Sie vielleicht die beste aus. Habe ich schon gesagt. Der Richard Branson ist ja immerhin einer der ganz großen Erfolgreichen. Vielleicht nicht wie Google und so, aber doch einer, der in der wirklich Meisterliga spielt. Wenn Sie das Buch lesen, das schon den bezeichnenden Titel hat, nicht Business is like Rechnungswesen, sondern Business is like Rock'n'Roll, schon mal bezeichnend. Der macht nicht die Buchhaltung und hat sich damit auch nie beschäftigt. Das ist ein guter Satz. Weil Sie damit sogar oft auf die besseren Lösungen kommen als die konventionellen. Nehmen Sie das Zaunbeispiel, selber streichen oder Maler holen. Wenn Sie eine Weile darüber nachdenken, kommen Sie vielleicht in sowas wie Richtung Tom Sawyer oder andere Ideen und die sind oft besser und schöner und umweltverträglicher, als wenn man einfach alles nur so einkauft. Idee öffnen. Sie müssen unbedingt diese Anfangsidee, diesen Einfall öffnen. Also das heißt auseinandergehen und nicht verengen, auseinandergehen. Wie öffnet man eine Idee? Zum Beispiel, indem man neue Sichtachsen anlegt. Mein Beispiel ist immer, jemand sagt, ein Restaurant will ich machen. Ich sage, oh, Restaurant, na. Ja, aber ein oberägyptisches Restaurant. Ägyptische gibt es schon ein paar, aber oberägyptisch gibt es noch keins. So Luxor. Mache ich immer noch ein gelangweiltes Gesicht, ist der Betreffende enttäuscht, weil das ist doch eigentlich eine geniale Idee. Ich sage, und dann fange ich an zu fragen, wie kommen Sie denn auf Restaurant? Ja, Ägypten hat mir gefallen. Da sage ich, na wunderbar, machen Sie doch was mit Ägypten. Was hat Ihnen denn an Ägypten gefallen? Vielleicht das Klima oder die Menschen oder die Geschichte. Ja, dann machen Sie doch damit was, wenn Ihnen das gefällt. Warum denn Restaurant? Ach so, es fiel ihm allzu Ägypten nichts anderes ein als in Berlin das oberägyptische Restaurant. Oder er sagt, ja, ich bin gern mit Menschen zusammen. Da sage ich, wunderbar. Ist ein Restaurant jetzt ein wirklich guter Ort, da kriegen Sie hauptsächlich Beschwerden, müssen Ihre Leute kommandieren, die erklären Sie zu einem blöden Chef, also so richtig glückmachend, wenn man gern mit Leuten zusammen ist, das nicht. Ich warne davor, dieses sein eigener Chef zu sein, zu idealisieren. Die allermeisten machen die Erfahrung, dass das ziemlich schlimm ist. Ich sage immer, auch der liebe Gott würde von seinen Mitarbeitern wahrscheinlich als kein guter Chef angesehen. Das reicht nicht. Also diese Vorstellung, ich habe dann Freiheiten, ich habe dann bin unabhängig, sich handeln sich eine ganze Masse an anderen Unabhängigkeiten, an anderen Abhängigkeiten ein. Also der Glaube, mein eigener Chef und dann kann ich aufstehen, wann ich will und so, das finde ich sehr naiv. Also stattdessen herausfinden, wo wird es spannend, wo ist die Grenze, wo ist der Grenzübertritt von Arbeit hin zu Spaß, Freizeit, Leidenschaft, die gibt es. Und wenn ich so weiterfrage, Ägypten oder was, Sie sind gerne mit Menschen zusammen, wie würde denn die Situation aussehen sollen mit Menschen, damit sie da gerne in dieser Situation sind und so weiter. Dann kommt man allmählich näher heran. Und das ist ein Punkt, der meistens bei den Konzepten nicht so richtig ernst genommen wird. Ihr Konzept muss zu Ihrer Person passen. Der Tom Sawyer kann den Zaun so streichen, weil er da ein Talent zu hat. Sie vielleicht nicht. Aber Sie können was anderes finden, was eher zu Ihnen passt. Da geht es ja auch um Authentizität und Glaubwürdigkeit. Und es sollte auch zur Gesellschaft passen. Als Social Entrepreneur sowieso, da wird das vielleicht der wichtigste Punkt sein in den Vieren, aber auch für einen normalen Entrepreneur tut er gut daran, in Einklang mit den Werten zur Gesellschaft zu sein. Das lernen immer mehr Industrieführer, dass sie sich schwerer tun, wenn sie im Gegensatz dazu sind. Und obwohl es ein Gesetz gibt, dass man nicht im Ausland bestechen darf, um Aufträge zu kriegen, einfach weitermacht wie Siemens und sagt, diese Gesetzgeber, ein bisschen komisch, wir wissen doch, wie es geht und alle anderen machen es auch so oder viele andere machen es auch so, also bestechen wir weiter. Das ist nicht ein Erfolgsrezept. Vielleicht früher kann sein, dass es früher noch eines war, aber heute nicht mehr. Mit den Medien, mit der Aufmerksamkeit, mit den vielen Konkurrenten, die dann vergleichen und WikiLeaks und solchen Leuten, da kommt man einfach mit diesen altbackenen Verfahren der Missachtung von gesellschaftlichen Werten nicht mehr durch. So, jetzt habe ich mir ein paar Dinge ausgedacht, die so quasi Sie verwenden können. Sei es als Weiterentwicklung Ihrer Idee, sei es als zusätzliches Bein. Eine ganz wesentliche Methode, finde ich, ist Win-Win-Situationen ausdenken. Mein eigenes Beispiel, Teekampagne. Ich kann natürlich sagen Fair Trade, also ich will was für die Erzeuger tun und dann schlage ich was auf den Teepreis drauf, Fair Trade und verkaufe das. Und wenn ich Kunden finde und es gibt eine ganze Menge, die sagen, mache ich, ja, es ist richtig, dann so klappt das. Aber ein Haufen Leute sagen, ich kann mir es nicht leisten oder mir leuchtet das nicht ein, mein eigenes Portemonnaie ist mir näher als das von irgendwelchen weit weg Leuten, ich kaufe lieber den Tee dort, wo er preiswert ist. Die verliere ich dann. Es sei denn, ich mache mich ein bisschen über diese ganze Geschichte her, studiere den Teehandel, merke, dass es eigentlich in Deutschland viel zu teuer ist, dass es teuer ist, weil man die Sortenvielfalt hat, dass man dann an dem Zwischenhandel nicht vorbeigehen kann. Und ich überlege mir, wenn ich es auf eine Sorte reduziere und die sogar in Großpackungen, da habe ich derartige Kostenvorteile, dass ich ein Drittel so teuer sein kann wie der Handel. Ein Drittel so teuer, also zwei Drittel billiger. Wird immer so ein bisschen über, dann, damit ihr wirklich versteht, nicht 3% billiger oder 10%, sondern ein Drittel so teuer. Paul Schrader war genau dreimal so teuer, den hatten wir auch angezielt, der war der Marktführer damals. So, ich bin ein Drittel so teuer wie die anderen, stecke einen Haufen Geld in Chemierückstandsanalysen, es war damals noch was Neues, machte keiner bei Tee, bezahle die eigenen Mitarbeiter anständig und außerdem kann ich auch noch was tun für die Erzeuger und zwar nicht wenig. Und wiederum, wenn ich genau in die Situation gehe, merke ich, so die Löhne sind eine Sache, aber was eigentlich wirklich ökonomisch reinhaut, was die sozusagen an die Wand stellt und ihnen an die Gurgel fasst, ist, dass der Tee gefälscht wird. Dass dieser Hochgebirgstee, der natürlich die Latschenkiefer im Gebirge, da sind die Büsche klein, die Blätter sind klein, es wächst viel weniger als unten im tropischen Flachland, also ist der Tee natürlich in der Produktion sehr viel teurer als unten im Flachland. Und wenn der jetzt gefälscht wird und Leute sagen, ja, Darjeeling ist nicht geschützt, ich nenne das alles Darjeeling, hat einen guten Ruf, und mische so unten den Tee aus dem Flachland rein, oben so ein bisschen zum Aroma brauche ich so ein bisschen Darjeeling und da unten mische ich da rein. So. Das ist natürlich etwas, was die Leute in Darjeeling, die dort unter den Bedingungen produzieren, quasi an die Gurgel fasst. Also muss ich an der Stelle ist für mich Fairtrade vor allem gegen diesen Schwindel vorgehen und sich anlegen mit dem deutschen Tierhandel und deren Rechtsanwälten und so weiter. Als Professor mit einem Jurastudenten, der uns damals vertreten hat vor Gericht und so, von daher verstehen Sie mit dem professionell, haben wir natürlich alles verloren, diese ersten Prozesse. Also Win-Win-Situation herstellen. Wenn ich dem Käufer, dem Kunden, es noch deutlich preiswerter machen kann, als er sowieso schon kriegt, und trotzdem ist da Fairtrade drin und da sind die Chemierückstände analysiert und transparent kann ich auch noch sein, weil ich nur eine Sorte Tee habe, fällt mir das natürlich leichter als den anderen. Dann habe ich ein Businessmodell, dann habe ich ein Konzept, das schon ganz gut ist und das kommt nicht über Nacht. Selbst wenn Sie durch den Wald laufen und ein Genie würde Ihnen einblasen, nur eine Sorte Tee und die in Großpackung, würden Sie den Gedanken sofort als völlig idiotisch verwerfen. Also das ist doch Quatsch, wer sollte nur eine Sorte kaufen und die auch noch in Groß packen. Also es ist das Ende eines langen Prozesses, das will ich sagen. Und Win-Win-Situationen schaffen ist natürlich sehr vorteilhaft. Das ist im Grunde genommen das Prinzip. Win-Win-Situationen schaffen heißt, Sie müssen die Bühne sein, auf der andere das Win-Win erleben. Ein paar Beispiele dazu. Klassisches Beispiel eigentlich Handel. Wer so ein bisschen in die Geschichte gegangen ist, Jerusalem vor 1215, bevor dieser Bernhard von Clairvaux, war es glaube ich, zum ersten Kreuzzug aufgerufen hat, lebten die Muslime mit den Christen friedlich zusammen. Und die trieben Handel vor allem. Und verstehen Sie, wenn ich jemanden als Kunden habe, den bringe ich doch nicht um. Da sehe ich auch mal über Differenzen hinweg. Ich versuche, den natürlich als Kunden zu behalten. Also Handel ist ein klassisches Prinzip des Sich-Vertragens. Egal, was da so an Überzeugungen herrscht und so weiter. Also Handel ist eigentlich ein gutes Prinzip. Hier in Berlin haben Sie ein schönes Beispiel. Warum sind die Türken am Wochenmarkt so erfolgreich? Na, weil sie ein Stück weit ihre eigene Identität einbringen. Sie reden mehr, sie sind mehr lustiger, lebhafter als die Deutschen und sie gehen auf diese deutschen Kunden ein. Dazu brauche ich Sprache. Also nehmen Sie mal die ganze Integrationsdebatte jetzt, dass diese Türken und wer da ist, nicht Deutsch lernen. Der Händler hat natürlich einen unmittelbaren Vorteil. Je besser er Deutsch spricht, desto mehr wird er verkaufen. Wenn er kein Deutsch spricht, hat er ein echtes Problem. Also er muss in seinem ureigensten Interesse, nicht weil jemand sagt, wir sind die Kultur oder sie müssen oder wir zwingen sie oder wir machen Tests, sondern in seinem ureigensten Interesse, Win-Win, wird er gut daran tun, sich Sprache anzueignen und dahin zu hören und das mit Interesse zu verfolgen. Er ist auch gut beraten, wenn er versucht, diese Kunden zu verstehen. Wie ticken die denn? Wie ticken die Deutschen? Die ticken anders als die Türken. Und es ist für ihn hilfreich und wirtschaftlich positiv, wenn er versteht, wie diese Kunden ticken und natürlich auch, dass er merkt, seine eigene Identität wird geschätzt. Da wird man nicht sagen, das ist ein Türke oder das ist irgendwas, sondern die Leute sagen, schön, ist bereichernd, dass wir die bei uns haben. Also ein schönes Beispiel für Integration. Eine Idee, die mir durch den Kopf geht und die ich, aber ich habe viele Ideen und bin auch furchtbar ausgelastet, eine Handelsplattform einzurichten, wo man sagt, Israelis und Palästinenser, mit einer Bedingung, ihr kommt nur auf die Plattform, wenn ihr erklärt, dass ihr die anderen respektiert. Nicht umbringt, nicht vertreibt, nicht ins Meer jagt oder irgendwas, auch nicht irgendwie, also brauche ich nicht aus, Sie kennen alle, was da im Moment läuft, von beiden Seiten, zu sagen, wir unterstützen diejenigen, die aufeinander zugehen und nicht die versuchen, sich gegenseitig totzuschlagen. Zweite Methode, also es war die Methode Win-Win. Zweite Methode, gerade als Social Entrepreneurs in meiner Erfahrung kommen sie immer und haben, wo gibt es Defizite und ich habe ein Defizit und jetzt will ich etwas tun, das Defizit zu beheben. Plausibel. Kann man sagen, ist der Ausgangspunkt überhaupt von Social Entrepreneurship. Ich würde ein bisschen überlegen an der Stelle und sagen, und das ist auch meine Erfahrung, dort wo Defizite sind, sind oft auch Stärken. Die sind oft entstanden in dem Versuch der Kompensation der Defizite. Also, nicht unbedingt nur an den Defiziten ansetzen, sondern vielleicht an den Stärken ansetzen. Ein paar Beispiele. Dialog im Dunkel, wunderbares Beispiel an der Stelle. Er sagt nicht, hab Mitleid mit den Blinden, sondern er bringt die Normalmenschen in einen Kontakt in der Art, dass die Blinden Vorteile haben, dass man die Stärken der Blinden erkennt, weil sie natürlich gelernt haben, besser andere Dinge in Kompensation des Nichtsehens, fühlen, riechen, hören vor allem, auszunutzen. Also er bringt die Blinden in eine Situation, wo man sie nicht bemitleidet, sondern wo man sie fast beneidet, um das, was sie da an Stärken mitbringt. Finde ich ein sehr schönes Beispiel. Mein eigenes Beispiel war, ich war lange für die GDZ und mit Jürgen Zimmer zusammen in Asien unterwegs und da war immer so ein Thema Slum-Kinder. Dort ist der Anteil an Kindern, die nicht in die Schule gehen, relativ hoch oder war jedenfalls bis vor so 10 Jahren vielleicht in vielen Ländern sehr hoch. Da hat man versucht, die Kinder in Schulen zu stecken, mit dem Erfolg, dass die auch schnell wieder rausflogen. Wenn ich nicht aus so einer Mittelschichtfamilie komme, nie mit einem Buch zu tun habe, nachts meinen Lebensunterhalt verdienen muss und dann in der Schule sitze und Curriculum habe, das so typisch Mittelschicht ist, Alphabet und solche Sachen, dann fliege ich natürlich als Slum-Kind schnell raus. Dann habe ich nicht nur den Makel, dass ich schlechte Ausgangsbildungen habe, sondern ich habe auch noch den Makel hinten drauf, sozusagen Versager. Das fanden wir unmöglich. Das ist unmenschlich, dass man den Kindern auch noch zu allem Unglück, was sowieso sie mitbringen, auch noch diesen Stempel Versager drauf tut, weil man so von so einer Mittelschicht meist westlich orientiertem Curriculum kommt, wo die naturgemäß versagen müssen. Das geht gar nicht anders unter deren Bedingungen. Von denen kann man nicht erwarten, dass sie Schulunterricht einigermaßen so folgen wie die anderen. So, was wir erlebt haben, ist, dass diese Slum-Kinder an einer Reihe von Punkten sehr viel besser sind als diese Mittelschicht-Schulkinder. Warum? Weil die natürlich Überlebenstechniken drauf haben, weil sie mit minimalen Mitteln irgendwelchen Handel treiben oder irgendetwas tun, um zu überleben. Man muss an ihren Stärken ansetzen, da kommen erstaunliche Sachen heraus. An ihren Stärken ansetzen und nicht an ihren Benachteiligungen. Und wer das Buch da gelesen hat mit dem Abenteuerrestaurant, wir hatten dann diese Auseinandersetzung, man hätte halt ein Restaurant machen müssen mit den Stärken der Kinder und sagen müssen, es sind Slum-Kinder, die mit aller Gebrochenheit und allem, was da so dann an Technischem fehlt, ein Restaurant machen. Das hätten die auch geschafft. Wir hatten nur das Pech, dass die Sponsoren, die wir hatten, die wollten ein ordentliches Restaurant. Und dann haben die Kinder gelernt, so die Gabel links und das Messer rechts und wurden in so Konfirmandenanzüge gesteckt. Man musste verschweigen, wo die nachts übernachteten, in diesen Slums, weil dann die Kunden Angst gehabt hätten, dass es schmutzig ist oder so. Also da wurde das verkehrt. Aber im Grunde genommen hatten wir gelernt, dass wir an den Stärken dieser Slum-Kinder ansetzen können, dass das eigentlich viel besser ist als immer an den Benachteiligungen. Und das macht sie auch stärker, wenn sie sozusagen positives Feedback kommt und nicht ihnen klargemacht wird, wie benachteiligt sie sind und meistens dann so linke marxistische Organisationen sagen, ja, ihr müsst erstmal den Grundwiderspruch erkennen und dann müsst ihr in unsere Organisation eintreten, die von Intellektuellen natürlich geleitet wird und dann versprechen wir euch ein besseres Leben. Also da war man dann in diesem Konflikt. Aber mein Vorschlag, sozusagen nicht nur die Defizite zu sehen, sondern an den Stärken auch anzusetzen. Noch eine Methode. Es geht ja doch immer um finanzielle Mittel. Und ich kenne kein Projekt, was nicht knapp an Mitteln wäre und verzweifelt halt versucht, Mittel aufzutreiben. Anstelle alles selber investieren zu müssen, kann man natürlich versuchen, Vorhandenes zu nutzen, das, was andere haben, nicht selber auch noch anzuschaffen, sondern anderes zu nutzen. Ein Stichwort, gibt es viele Möglichkeiten, aber ein Stichwort in unseren Ländern, in anderen Ländern gibt es den Begriff gar nicht, aber bei uns wurde auch lange darüber gestritten, Öffnungszeiten. Es gibt natürlich viele Einrichtungen, die Kirche ist eine davon, da ist es besonders krass, aber es gibt viele Einrichtungen, die zu bestimmten Zeiten genutzt werden und den größeren Teil der Zeit nicht. Nehmen Sie einen Konzertsaal, nehmen Sie solche Einrichtungen. Aber auch ein normaler Laden wird vielleicht 8 oder 10 Stunden genutzt und dann steht er leer. Ich habe mal einen Workshop gemacht mit Studenten über Öffnungszeiten. Da kam eine ganze Menge zusammen, was man eigentlich machen kann. Das ist natürlich auch ökologisch gut. In der Natur gibt es das gar nicht. Ein Grashalm, haben wir gelernt, hat mindestens 6 verschiedene Funktionen. Die Natur leistet sich nicht, dass sie für jeden Punkt sozusagen etwas Eigenes herstellt, sondern die Natur ist Meister in der Mehrfachnutzung. Das wissen wir auch alle. Wir müssen es nur anwenden. Ich habe mal so ein paar mehr lustige Ideen. Wenn ich ein Bettenhaus wäre, dann würde ich sagen, Probe schlafen. Für die eigenen Kunden, aber auch für die anderen. Da bin ich nebenbei in der Zeit, wo es sonst geschlossen ist, auch noch ein Hotel. Und wenn ich Glück habe, sagt jemand, oh, die Matratze war aber gut. Oder die Bettdecke in Hotels ist meistens sehr gut. Will ich kaufen? Dann habe ich gleich 2 Beine. Ich habe ein Bettenhaus, ich habe mehr Kunden, ich habe Ausprobieren und ich bin außerdem noch ein Hotel. Ganz einfaches Beispiel. Sie haben natürlich oft das Problem, wo sollen wir denn auftreten? Wo können wir uns zeigen? Wo können wir uns einen Namen machen? Nicht gleich anfangen und einen eigenen Shop aufmachen. Das ist eher ein sicheres Mittel, zu den 80% zu gehören, die scheitern. Shops sind teuer und Shops haben noch was. Wir haben immer den Geruch von Kommerz. Ich sage immer Authentizität. Sie müssen Ihre Idee auf Ihre eigene Weise einbringen und nicht um Gottes Willen noch einen Shop. Nehmen Sie die Anita Rottig von Body Shop. Das fand ich ein schönes Beispiel. Solange die ihren eigenen Überzeugungen treu blieb und ihr Zeug machte, bruchhaft, war sie hoch erfolgreich. Und dann irgendwann hat sie sich wahrscheinlich von so BWL-Leuten einmachen lassen und dann war das die Strategie, in jeder Hauptstraße einer Großstadt muss mindestens ein Bodyshop sein. Gehen Sie mal heute durch diese Hauptstraßen, da ist Bodyshop meistens leer, ein verstecktes Ding, niemand redet mehr drüber. Vorher war das eine Sensation. Eine Frau, der Mann weggelaufen, sie mit 2 Kindern übrig geblieben, Mutter betreibt so eine Art Bordell, also denkbar schlechte Voraussetzungen. Sie hat 2 Anläufe gemacht, ich glaube ein Restaurant und so ein Bed and Breakfast. Beides Male gescheitert, Ersparnisse weg. Jetzt steht sie wirklich mit dem Rücken zur Wand und greift ausgerechnet in die Kiste Kosmetikindustrie und schafft es aus nichts, aber mit Überzeugung, weil sie sagt, ich habe doch gelernt, das Einzige, was hilft in der Kosmetik, ist Wasserölemulsion, die bringen ein bisschen was. Alles andere eher nicht, aber es ist furchtbar teuer, also machen wir doch preiswerte Öl-Wasseremulsion und möglichst in wiederverwendbaren Packungen und in Großpackungen und machen das so halbwegs preiswert. Das war gut, da war sie hoch erfolgreich. Später wurde es immer teurer und immer mehr und immer weniger glaubwürdig. Das ist was Besonderes, ist, dann war sie halt ein Kosmetikladen neben ganz vielen anderen. Also das Beispiel sagt, ich muss ein Stück anders sein und ich muss ein Stück glaubwürdig bleiben. Ich darf nicht mit Größe meine Glaubwürdigkeit aufgeben. Teekampagne, wir können natürlich viel größer sein. Wir können nicht nur Darjeeling führen, sondern viele Tees, werden wir über Nacht mehrfach so groß. Ich weiß nicht, ob das ein guter Weg wäre. Irgendwann sind wir so wie alle anderen Teehändler auch. Das wollten wir aber nicht sein. Wir wollten anders sein. Also gehe ich gar nicht erst in den Weg, sondern sage, ich versuche groß zu werden mit einem Produkt, aber dabei klein zu bleiben. Also groß werden heißt, es ist immer noch übersichtlich, es ist immer noch erkennbar, wofür das Ganze steht. Es bleibt klein sozusagen in der Betrachtung, aber es wächst und das hat ja auch, ist auch ein Stück von Erfolg, wenn man in eine Größenordnung gerät, in der man sich ein bisschen leichter tut. So, das war dieses Beispiel. Könnte man noch eine ganze Reihe von anderen Sachen dazu tun. Was bei Bodyshop und solchen sehr glaubwürdigen Unternehmen eine Erfahrung ist, die ich gerne weitergebe. Wir haben am Anfang beim Tee horrende Fehler gemacht. Einmal hatten wir so einen plattgedrückten Leguan in der Kiste. Dann waren öfter Holzstücke drin. Wir haben uns gewundert, wo die Holzstücke herkommen, bis wir gesehen haben, der Verpacker, der machte die Kisten mit so einer Säge auf und da sprangen natürlich die Holzsplitter und dann nahm er einen Staubsauger und saugte das so ab. Aber erstmal war ein Haufen Tee gleich mit weg und außerdem die Späne waren nicht zu 100% weg. Ein paar waren dann im Tee drin, da kriegten wir so Beschwerden. Lieber Falk, ich wollte Ihnen nur sagen, ein rostiger Nagel war in unserem Tee. Ich wollte es Ihnen ja nur sagen. Also niemand hat gegen uns geklagt oder hat da Großes, sondern alle haben gesagt, na ja, also der Professor mit seinen Studenten, sie haben es rückgemeldet. Wir wären möglicherweise, wenn uns jetzt jemand verklagt hätte, wären wir vielleicht in den ersten 2 Jahren pleite gegangen. Dann haben wir daraus gelernt, Und haben die Teekisten nicht mehr mit so einer Säge aufgemacht, sondern mit so einem Eisen, wo man das gescheit aufmacht, dann bleibt auch das Holz erhalten und so. Also man lernt dann dazu und heute, glaube ich, sind wir da sehr viel besser und sehr viel professioneller. Aber wichtig war, dass sie ein Stück weit glaubwürdig sind und dann nicht jemand wie in den USA jetzt das Maximale rausholt und sagt, ich habe ein Stück Holz, mein Kiefer ist für ewig kaputt oder ich habe den Schreck meines Lebens und bin psychisch geschädigt oder so. So ein blattgedrückter Leguan, naja. Das ist eine hilfreich. Also Ihre Glaubwürdigkeit ist etwas, was Ihnen auch ökonomisch hilft. Tom Sawyer, habe ich schon gesagt, ist oft möglich. Ist oft möglich, auch wieder, wir hatten kein Geld, also mussten wir kreativ sein. Es ist oft möglich, wenn man Dinge länger anguckt, dass man auf Lösungen kommt, die sehr viel preiswerter sind,